Lektion 4. Antiquitäten. Kirsten Bauer, die einen Antiquitätenladen in Düsseldorf leitet, besucht Christian Schwert, einen Sammler, von dem sie oft Antiquitäten kauft. Christian ist gerade von einer Auktion in Zürich zurückgekehrt. Hallo Christian. Kirsten, da bist du ja. Ich warte schon seit einer halben Stunde auf dich. Entschuldige die Verspätung. Ich habe keinen Parkplatz gefunden und musste gegenüber der Post parken. Komm, ich will dir zeigen, was ich mitgebracht habe. Wie war die Auktion? Phänomenal. Der ganze Raum war voll. Die Glanzstücke der Auktion waren dieses Jahr das Porzellan aus dem 18. Jahrhundert und die Jugendstilmöbel. Die Lampen, die dort hinten in der Ecke stehen, sind ja schön. Sind die auch aus Zürich? Möchtest du nicht lieber die Teekannen sehen? Das sind Raritäten, die du nie wieder findest. Die kosten doch ein Vermögen. Wo hast du die denn her? Sammlerstücke aus Familienbestand. Es ist die beste und vollständigste Sammlung, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Die blaue Teekanne und die Tassen mit den Goldhenkeln finde ich am schönsten. Aber die sind bestimmt sündhaft teuer. Hast du die Stehlampe gesehen, die hinter dem grünen Sessel steht? Echt Jugendstil, wahrscheinlich von 1915. Du kannst sie für 400 Euro haben. Ach, du bist ja komplett verrückt. Nein, ganz im Gegenteil. Jugendstil feiert gerade wieder ein Comeback. Die kleine Lampe neben dem Sofa passt ja genau zu der, die du mir eben andrehen wolltest. Liebe Kirsten, ich meine es nur gut mit dir. Ja, ich weiß. Was hast du noch Sehenswertes? Pfeifen, Tabaksdosen, Krimskrams. Aber die Porzellansammlung ist wirklich ein Juwel. Die wird weggehen wie warme Semmeln. 250 Euro für beide Lampen. Völlig ausgeschlossen. Hier sind zwei französische Schnupftabakdosen, 1790. Die sehen so ähnlich aus wie die, die ich im Laden habe. Ach, wirklich? Die Dosen im Laden gefallen mir aber besser. Hier haben wir eine Leselampe aus der Jahrhundertwende. Das Glas ist viel durchsichtiger als das der Lampe, die ich vorhin gesehen habe. Schön, nicht wahr? Ein echtes Schmuckstück. Der Ständer ist ganz und gar unbeschädigt. Besser geht's nicht. Wie viel kostet die kleinere Lampe, die auf dem Regal steht? Ich gebe dir einen guten Preis, das weißt du doch. Wie gefällt dir denn der Schreibtisch, auf dem die Leselampe steht? Der ist mir zu groß. Der sieht größer aus, als er ist. Und er ist sehr wertvoll. Der ist garantiert doppelt so groß wie meiner und kostet bestimmt dreimal so viel. Ich gebe dir den Schreibtisch, die Stehlampe und die kleine Lampe für einen unschlagbaren Preis. Den Schreibtisch kannst du behalten. Wie wär's? Kannst du mir ein paar Uhren anbieten? Taschenuhren oder Standuhren? Beides. Christian zieht eine Schublade auf, in der alte Taschenuhren liegen. Ach, das Beste kommt immer zuletzt. Na komm, du machst immer ein gutes Geschäft bei mir. Kirsten nimmt eine Uhr heraus und klappt den Deckel auf. Seit 5 Jahren suche ich schon nach dieser Uhr. Na, also, ich habe noch etwas Besseres. Eine Perlmutt-Uhr von demselben Uhrmacher. Du hast immer die besten Sachen. Nein, ich habe nur die besten Kontakte. Die Uhr, die zwei Lampen und der Schreibtisch, 1400 Euro. 500 Euro für die Uhr und die Lampen. Na gut, aber nur weil du es bist. Hallo Christian. Kirsten, da bist du ja. Ich warte schon seit einer halben Stunde auf dich. Entschuldige die Verspätung. Ich habe keinen Parkplatz gefunden und musste gegenüber der Post parken. Komm, ich will dir zeigen, was ich mitgebracht habe. Wie war die Auktion? Phänomenal.